Erster zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Wichtigste im Himmelreich? Zweiter Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es in ihre Mitte und sagte, Dritter, ich sage euch wirklich, wenn ihr euch nicht ändert und wie Kinder werdet, könnt ihr niemals ins Himmelreich kommen. Vierter, wer sich also demütig macht wie dieses Kind, der ist der Wichtigste im Himmelreich. Fünfter, und wer ein solches Kind aufnimmt, weil es zu mir gehört, der nimmt mich auf. Sechster, wer aber einem dieser Kleinen, die an mich glauben, schadet, für den wäre es besser, wenn ihm ein großer Mühlstein um den Hals gebunden und er im tiefen Meer ertränkt würde. Siebter, schlimm für die Welt wegen der Verführungen, denn solche Verführungen müssen kommen. Aber schlimm für den Menschen, der andere dazu verführt. Achter, wenn dich aber deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführt, dann schneide sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm ins ewige Leben zu kommen, als mit zwei Händen und zwei Füßen ins ewige Feuer geworfen zu werden. Neunter, und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge ins ewige Leben zu kommen, als mit zwei Augen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Zehnter, passt auf, dass ihr keines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen immer das Gesicht meines Vaters im Himmel. Elfter, denn der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu retten. Zwölfter, was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und sich eines davon verirrt, lässt er dann nicht die 99 Schafe auf den Bergen und geht los, um das Verirrte zu suchen. Dreizehnter, und wenn er es findet, ich sage euch wirklich, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. 14. So will es auch mein Vater im Himmel nicht, dass eines dieser Kleinen verloren geht. 15. Wenn aber dein Bruder einen Fehler macht, dann geh hin und sprich mit ihm allein darüber. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. 16. Wenn er aber nicht hört, dann nimm noch ein oder zwei andere mit, damit die Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. 17. Wenn er nicht auf sie hört, dann sag es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hört, dann soll er für dich wie ein Nichtgläubiger oder ein Zöllner sein. 18. Ich sage euch wirklich, was ihr auf der Erde verbietet, wird im Himmel verboten sein, und was ihr auf der Erde erlaubt, wird im Himmel erlaubt sein. 19. Ich sage euch auch noch, wenn zwei von euch sich auf der Erde einig sind, um etwas zu bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 21. Danach kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft kann mein Bruder gegen mich einen Fehler machen, und ich soll ihm vergeben? Soll ich ihm bis zu 7-mal vergeben? 22. Jesus sagte zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. 23. Deshalb ist das Himmelreich wie ein König, der mit seinen Dienern abrechnen wollte. 24. Als er aber anfing zu rechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete, was eine sehr große Summe war. 25. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn, seine Frau und seine Kinder sowie alles, was er besaß, zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. 26. Da fiel der Diener vor ihm nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir, dann werde ich dir alles bezahlen. 27. Der Herr aber hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn frei und vergab ihm die Schuld. 28. Als dieser Diener aber hinausging, traf er einen seiner Mitdiener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und sagte, bezahle, was du schuldest. 29. Da fiel sein Mitdiener nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir, dann werde ich dir bezahlen. 30. Er aber wollte nicht, sondern ging und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hatte. 31. Als seine Mitdiener sahen, was passiert war, waren sie sehr traurig. Sie gingen zu ihrem Herrn und erzählten ihm alles, was geschehen war. 32. Daraufhin rief ihn sein Herr zu sich und sagte, du böser Diener, ich habe dir diese ganze Schuld erlassen, weil du mich gebeten hast. 33. Hättest du nicht auch Mitleid mit deinem Mitdiener haben müssen, so wie ich Mitleid mit dir hatte. 34. Voller Zorn übergab ihn sein Herr den Wärtern, bis er die ganze Schuld bezahlt hatte. 35. So wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht jedem eurer Brüder von Herzen vergibt.